Aufgabe 5c. Dialog 1. Wie heißen Sie? Santana. Pablo Santana. Herr Santana, woher kommen Sie? Ich komme aus Bolivien. Dialog 2. Gregory, was machst du hier? Ich lerne Deutsch. Und du? Chinesisch. Dialog 3. Wie heißt du? Banu. Und du? Ich heiße Finn. Hallo, Finn.